Was ist denn Tactical Tech? Also Tactical Tech ist eine Nichtregierungsorganisation, die zusammen mit Technologie und Aktivismus arbeitet. Wir sind seit 2003 gegründet und machen verschiedenes, also haben drei Hauptprojekte heutzutage. Das einzige, also der älteste sozusagen, ist diese Security in a Box. Und das geht um digitale Sicherheit, wie man sich online schützen kann, wie man die Kommunikation verschlüsseln kann. Ja, alles in die Richtung Verschlüsselungstechnologie, wie man das am besten nutzen kann, um sich online zu schützen, um die Private zu behalten und besonders in die Richtung, wenn man vielleicht Aktivismus macht, was gegen irgendeine ist, also ob das gegen die Regierung ist oder ob das gegen bestimmte Firmen ist oder sowas, dann bekommt man immer ein Risiko, dass man extra überwacht wird oder sowas. Und man will natürlich das schützen, dass man immer noch die Aktivitäten machen kann, was man will, ob es Protest ist oder was auch immer, ohne dass die Kommunikation gelesen wird oder sowas. Also da geht es den Digitalsicherheit an. Und besonders viel in Ländern, wo es denn da ziemlich schwierig ist von Regierung zum Beispiel. Aber ja, dazu haben wir zwei weitere Projekte. Die eine heißt Politics of Data. Da drin ist auch diese Me and My Shadow Website. Und da kann man viel über Data lernen in Verbindung mit, wie ist, was für eine Wirkung es hat auf uns persönlich und auf die Gesellschaft, dass so viel Daten ständig generiert ist und ständig gespeichert ist. Sozusagen, ich habe mein Handy in meiner Tasche und gehe damit rum und dann weiß Google, wo ich wohne und wo ich arbeite und wie ich was am besten mache nach der Arbeit und sowas, weißt du? Ja, aber was hat denn das denn für eine Wirkung auf, entweder auf uns persönlich oder auf die Gesellschaft, wenn so viel über uns bekannt ist und gewusst ist? Und dann die dritte Projekt heißt Exposing the Invisible. Und das ist eher in die Richtung, wenn es so viel Daten schon von alle Leute gemacht ist, dann vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, diese Linse umzudrehen, sozusagen, dass man nicht nur selbst überwacht wird, sondern man kann bestimmte Technologie nutzen, um das umzudrehen, wenn man eine Investigation machen möchte über Korruption zum Beispiel, ob das von einer Firma ist oder von einem Politiker oder was auch immer. Und da gibt es verschiedene Tools und Tactics, wie man was nutzen kann, auch in Richtung Technologie. Ihr habt ja in der Vergangenheit Projekte in Afrika und im arabischen Raum gemacht, oder im Nahen Osten. Kannst du beschreiben, um was es da genau ging? Ja, also eigentlich haben wir Projekte weltweit und auch immer noch. Im Afrika und im arabischen Raum haben wir ziemlich viel gemacht in der Richtung Digitalsicherheit. Trainings zum Beispiel, auch Trainings of Trainers, also TOT, das bedeutet, dass wir trainieren Leute, dass die weiter anderen Trainings machen können. Und dazu haben wir auch verschiedene Guides gemacht, also die stehen auch auf der Security in a Box Website und da kann man lernen, die sind dann für bestimmte Communities geeignet, also für bestimmte Gemeinschaften, ob das lesbischen, schwule Leute im arabischen Raum ist, wobei die ein viel höheres Risiko haben wegen der Sexualität und wegen der, dass es da in mehreren Ländern illegal ist. Ja, und da haben wir versucht, so genauere Tactics zu beschreiben, wie man was machen kann und wie die Risiko stehen. Also zum Beispiel, wenn man Online-Dating macht. Wenn man Online-Dating in Berlin macht, ist es quasi jeder egal. Aber wenn man wohnt in ein Land, wo es da illegal ist, wegen Sexualität oder was auch immer, dann hat man davon einfach ein viel höheres Risiko. Also eigentlich muss man nichts extra machen. Man ist quasi schon illegal. Und da wollten wir einfach zeigen, was wie die Leute sich besser schützen können und wovor die wovor die sich schützen müssen. Und ja, weiter machen wir auch denn viel auch in Lateinamerika und auch in Asien mit digitaler Sicherheit und auch mit Projekten über Frauen und Gender und sowas und also eigentlich ziemlich weltweit, aber ja. Du hast ja schon von euren aktuellen Projekten gesprochen. Wenn man jetzt also sich die alten Projekte anguckt, dann hat sich ja euer Fokus ein bisschen verändert, mehr zu einer allgemeineren Betrachtung. Wie ist es denn zu diesem Wandel gekommen? Ja, also wie gesagt, wir sind wirklich angefangen mit Technologie und Aktivismus und das ist für uns immer noch der Hauptthema. Ja, also seitdem, dass wir angefangen haben in 2003, ist der Technologie sehr schnell gewachsen und hat jetzt, jeder hat jetzt einen Computer in seiner Tasche, so ein Smartphone und sowas und wir nutzen Technologie in viel mehrere Bereiche unser Leben und jetzt hat das eine größere Einfluss auch auf die normale Leute sozusagen, in genereller Gesellschaft oder im Allgemeinen. Was bedeutet es für uns als Volk, dass das so viel von uns gewusst ist, ob das wie wir aufstehen oder wer wir kennen oder was wir machen im Tag und was wir für Online-Searches machen zum Beispiel. Diese ganze Daten ist gespeichert von verschiedenen Firmen, auch von Regierung, von ISP-Providers, also beispielsweise Kabel Deutschland oder was auch immer. Und heutzutage ist es einfach so, dass man und das ist so schnell, das hat sich so schnell geändert, dass dafür die Regelung überhaupt nicht da ist. Zum Beispiel dieses mit der Post, der Postbote darf natürlich nicht deinen Post öffnen, aber Gmail hat schon immer deine E-Mails gelesen. Ja? Und gleich mit den anderen Firmen, also es geht nicht um Google, genau, es geht einfach um alle Firmen, die E-Mails geben. Ja, also jetzt haben wir einfach über der Zeit gemerkt, dass es nicht nur eine Wirkung hat auf Aktivisten, sondern wirklich auf alle Leute. Und dass, wenn das weiter so in der Richtung geht, sieht es auf jeden Fall nicht gut aus und dafür wollen wir irgendwie ein bisschen gegenkämpfen. Euer neuestes Projekt heißt Holistic Security. Beschreibt doch bitte kurz, worum es dabei genau geht. Ja, also Holistic Security kommt von dieser Seite, von der Arbeit von Tactical Tech, was schon vorher immer da war, also Training und Menschenrechtenaktivismus und sowas. Wobei wir gemerkt haben in unseren Trainings, dass man kann nicht nur digitale Sicherheit lernen. Also es gibt auch viele andere Leute, die andere Trainings machen für allgemeine Sicherheit, so körperlich und vom Büro und sozusagen, wie kann man da besser umgehen? Besonders wenn man Aktivist ist in einem Land, wo man sehr hohe Risiko hat, so Totalitarianismus und sowas. Und Angst haben muss vor der Polizei, dass die irgendwelche Raids machen und sowas. Und dazu gibt es nicht nur den digitalen Sicherheit und der Physical Security, so nennen wir das, aber auch Wellbeing und diese psychosoziale Einwirkung, was das, also psychosoziale Wirkung, was man immer hat, wenn man unter sehr viel Stress, unter sehr viel Risiko arbeitet. Und für uns war es dann sehr wichtig, eigentlich diese drei zusammenzubringen. Wir haben es gesehen in unseren Trainings, dass die Leute sind zu uns gekommen, aber könnte sich gar nicht konzentrieren auf den Training, weil die Stress von außen haben oder auf einmal krank werden, weil es ist die erste Mal, dass die irgendwie eine Pause gemacht haben und von der Arbeit weg sind zum Beispiel. Gleichzeitig, dass digitale Sicherheit Trainers gesagt haben, ich weiß nicht, was zu tun, wenn ich versuche, ein Training zu machen und auf einmal weint jemand ganz doll, weil die so viel Trauma haben in deren Leben und sowas. Und mit Holistic Security, was wir tun wollten, ist einfach wirklich diese drei verschiedene Themen zusammenzubringen, weil eigentlich es ist quasi komplett egal, wenn man den E-Mails komplett verschlüsselt und alles, wenn der Büro komplett unsicher ist. Gleichzeitig ist es, ja, macht es keinen Sinn, eine gut versicherte Büro zu haben, wenn man dann vergisst, einfach es abzuschließen, weil man so viel Stress im Kopf hat. Also was man oft sieht. Und mit Holistic Security wollten wir wirklich diese drei Sachen zusammenbringen. Und um diese Manual zu schreiben und um dieses Projekt zu machen, haben wir dann viele Experten von den verschiedenen Feldern zusammengebracht und haben über 3 Jahre mit denen gearbeitet, wie sind die, wie kann man die zusammen verbringen, also zusammenbinden und wie kann man da also ein besseres allgemeine Approach to Security bringen, also was denn holistic ist, als immer zu denken, digital hat nichts mit physical zu tun und physical hat nichts mit Wellbeing zu tun. Und das war, was für uns am wichtigsten war. An wen richtet sich denn die Webseite? Weil ich habe den Eindruck, dass viele Leute, also normale Menschen, die nicht aus einem aktivistischen Umfeld kommen, sich überhaupt nicht mit ihrer Sicherheit beschäftigen. Also die Holistic-Website geht wirklich in die Richtung Aktivismus, Menschenrechten, Schützen, sowas. Das ist nicht zu sagen, dass andere Leute davon nicht lernen kann. Und es gibt bestimmt viele Tipps, die im Allgemeinen gut sind. Aber es geht wirklich in die Richtung, dass man, wenn man ein höheres Risiko vorhat, was kann man in dem Situation tun? Aber das ist genauso, also auf genau diesem Grund haben wir die My Shadow Projekt, die Politics of Data, weitergebracht, weil wir haben auch diese Trennung gemerkt, dass es das, was wir machen, nicht nur mit Aktivismus zu tun hat oder nicht nur eine gute Wirkung auf den Feld von Aktivismus haben kann, sondern auch auf die allgemeine Gesellschaft. Also wir haben immer noch unsere Projekte, die wirklich für Aktivisten geeignet sind. Aber ja, dazu haben wir auch die anderen, die eher um den allgemeinen Volk zu tun haben. Ich komme ja selber aus einem anarchistischen, aktivistischen Umfeld und viele Konzepte, die in diesem Holistic Security Projekt vorkommen, die kenne ich schon ganz schön lange. So zum Beispiel Out-of-Action-Sachen, wo es um so Wellbeing geht oder wie verhalte ich mich auf einer Demonstration, solche Dinge. Welchen Einfluss hatten denn so linksradikale Aktions- und Kommunikationskonzepte auf euer Projekt? Ja, also die Holistic Security Projekt, wie gesagt, es kommt von vielen Feldern, die schon da waren, also viele wissen, was schon da war, aber es war einfach nicht in einem Ort zusammen und die Verbindung zwischen diesen verschiedenen Felder war nicht klar gemacht vorher. Und das ist, was wir wirklich machen wollten mit dem Holistic Security Projekt. Wie gesagt, also, oder genau wie du das sagst, also Sachen so wie man sich unterhält, also wie man sich hält in einem Protest, ist quasi nichts Neues, aber ja, manchmal ist es auch so, dass man nur eine Seite gesehen hat, also wie man sich von Tiergas schützt oder sowas, aber vielleicht nicht dran gedacht hat, wie man sich emotionell schützt und sich unterstützt in so einer Situation. Wir haben auch viel von den Psychosocial-Leuten gelernt, auch zum Beispiel, wenn eine Gruppe unter Stress steht, wie ändert sich der Kommunikationsstil zwischen Leuten und wie die sich umeinander gehen. Und ja, das war für uns extrem wichtig, das alles zusammenzubringen. Wie du sagst, es kommt auch von so einem aktivistischen Hintergrund, wobei man solche Sachen vielleicht einfach ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit oder ein bisschen nach vorne bringen muss. Also da für uns ist es auch politisch und wichtig, dass alles, also so wie du das sagst. Also. Welche Tipps kannst du denn allen Aktivistinnen mit auf den Weg geben, die ihre eigene Sicherheit und die ihre Gruppe verbessern wollen? Ja, also der Holistic Security Manual hat natürlich viele Tipps da drin. Also für uns, was sehr wichtig war diese Idee von Wellbeing in Action. Und das bedeutet, also natürlich, wenn man Aktivist ist, stellt man sich ein bisschen mehr in der Richtung Risiko. Also man macht das, ich will nicht sagen geplant, aber es ist einfach ein Teil davon. Also man könnte auch einfach zu Hause bleiben und auf dem Sofa sitzen und nicht machen, aber das wollen wir einfach nicht. Also man ist nicht auf der Suche von einer perfekten Sicherheit, weil das kann man nicht machen. Aber das, was man will, ist, dass man seine Arbeit weitermachen kann, gut, gesund, geplant, ja, also gut geplant, gesichert. Dafür muss man nicht nur denken, wie verschlüssel ich meine E-Mails, sondern auch an alles anderes denken. Und besonders, also oft als Aktivisten denken wir nicht an unsere Wellbeing. Wir sind so dabei, dass wir den Kurs weiter dafür kämpfen möchte, dass wir denken oft nicht an unsere selbst. Und eigentlich, um weiterzugehen, muss man auch sich selbst, also persönlich, ein bisschen schützen, ein bisschen pflegen sozusagen. Und das ist, was wir oft in Aktivisten-Communities gesehen haben, dass es da, man stellt alle Leute und den Kurs vor sich selbst, aber das hat die Wirkung, dass man dann doch nicht so lang arbeiten kann, weil man irgendwann dann vielleicht eine Breakdown hat oder komplett Burnout hat oder sowas. Und das ist, was wir vermeiden wollen.